Afin ve an, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Gesandten Allahs. Liebe Geschwister, wir gehen heute inshallah mit einer neuen Surah, Surah al-Nisa, der vierten Surah des Koran. Und beginnen im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen und lesen erst einmal die Verse vor, die wir heute vorhaben zu behandeln. Und zwar haben wir heute vor, die Verse 1 bis 6 zu behandeln, zu verstehen und möglichst umzusetzen. Allah beginnt im Namen Allahs, des Alabamas, des Umherzigen. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, und aus ihm schuf er seine Gattin und ließ aus beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Und gebt den Weisen ihren Besitz und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus und zerrt nicht ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu. Das ist gewiss ein schweres Vergehen. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu sein, dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt. Das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie für euch aber freiwillig auf etwas davon verzichten, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich. Und gebt nicht den Toren euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat, sondern versorgt sie davon und kleidet sie und sagt zu ihnen geziemende Worte. Und prüft die Weisen, bis sie das Heiratsalter erreicht haben. Und wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, so händigt ihnen ihren Besitz aus und verzehrt ihn nicht maßlos und ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend. Wer reich ist, der soll sich enthalten. Und wer arm ist, der soll in rechtlicher Weise davon zehren. Und wenn ihr ihnen dann ihren Besitz aushändigt, so nehmt Zeugen vor ihnen. Doch Allah genügt als Abrechner. Und liebe Geschwister, Surat al-Nisa, diese vierte Sura, ist eine medinensische Sura. Und das bedeutet, wie wir gesagt haben, nach der richtigsten Ansicht, dass sie nach der Hijra herabgesandt worden ist. Und sie beginnt mit im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Bismillahirrahmanirrahim. Und dieser Vers, haben wir gesagt, steht am Anfang jeder Sura des Koran, ausgenommen Surat al-Tauba, Sura Nummer 9, und ansonsten steht sie am Anfang jeder Sura des Koran. Und sie ist ein Kennzeichen dafür, dass eine Sura aufgehört hat und eine neue Sura beginnt. Also der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wusste dadurch, dass die Basma herabgesandt worden ist, dass dies die vorige Sura zu Ende ist und dass jetzt eine neue Sura beginnt. Und Allah beginnt diese Verse mit: O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, und aus ihm schuf er seine Gattin und ließ aus beiden vielen Männer und Frauen sich ausbreiten. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen allesamt anspricht, dann sind somit die Muslime als auch die Kuffar gemeint und alle sind angehalten, Allah zu fürchten. Die Muslime sowieso, weil sie Muslime sind, und die Kuffar, damit sie in den Islam eintreten. Also das heißt, sie treten in den Islam ein. Das bedeutet für sie, dass sie Allah fürchten sollen. Und wie fürchtet man Allah subhanahu wa ta'ala? Indem man das tut, damit man nicht von ihm bestraft wird. Und indem man das tut, was er mag, und sich von dem fernhält, was er verabscheut. Der euch aus einem einzigen Wesen erschuf, das ist Adam alayhi salam. Und aus ihm schuf er seine Gattin. Aus ihm, aus einer Rippe von ihm alayhi salam, erschuf er seine Gattin Hawa, auf Deutsch Eva, und ließ aus ihnen beiden viele Männer und Frauen sich ausbreiten. Also heißt es für uns, dass alle Menschen, die es gibt und jemals gegeben hat und jemals geben wird, ihr erster Vater ist Adam und ihre erste Mutter ist Hawa. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Diese Wiederholung Allahs im gleichen Vers zur Ermahnung zur Gottesfurcht ist deswegen, weil das der einzige Ausweg ist, wie wir Allahs Strafe entkommen, indem wir ihm gegenüber gottesfürchtig sind, uns verhalten. In dessen Namen ihr einander bittet und die Verwandtschaftsbande. Dieser Vers wird auf zwei Arten gelesen, auf mindestens zwei Arten gelesen, zumindest das Wort Al-Arham wird auf zwei Arten gelesen. Auf die erste Art ist, wie es hier in der Ruhe Hafs steht, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. Das bedeutet dann auf Deutsch übersetzt, wie es auch hier steht, und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet, und die Verwandtschaftsbande. Das heißt, und fürchtet die Verwandtschaftsbande ebenfalls, und gemeint ist, und fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf die Verwandtschaftsbande, indem ihr das tut, was Allah subhanahu wa ta'ala von euch verlangt hat in Bezug auf die Verwandtschaftsbande. Und darüber werden wir gleich reden. Und der anderen Lesart von Hamza, er liest nicht wal-arhama, sondern wal-arhami mit Kasra am Ende und würde dann bedeuten, wie wir auch in der Anmerkung unten sehen können, wo leider nicht markiert ist, dass es eine andere Lesart ist, und zwar oder im Namen der Verwandtschaftsbande. Das heißt, fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet und im Namen der Verwandtschaftsbande. Das, weil die Menschen früher gesagt haben, ich bitte dich bei Allah und der Verwandtschaftsbande oder im Namen Allahs und im Namen, also der zweite Ausdruck ist richtig, der erste ist falsch. Ich bitte, wenn man jemanden eindringlichst bitten wollte, sagte man zu ihm, ich bitte dich im Namen Allahs. Ja? Oder man sagte, ich bitte dich im Namen Allahs und im Namen der Verwandtschaftsbande, weil das für die Dinge waren, die von großer Bedeutung waren. Und das hat den Angesprochenen eher dazu gebracht, das zu tun, was man von ihm dann verlangt hat. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet und die Verwandtschaftsbande. Na. Und also wie wenn man jemanden sagt, ich bitte dich im Namen Allahs, tu mir diesen Gefallen. Und man erinnert ihn an Allah subhanahu wa ta'ala, weil er derjenige ist, der einen sieht und er derjenige ist, der einen dafür belohnen wird. Und wenn der Mensch, der Gläubige, dessen Herz lebendig ist, an Allah erinnert wird, dann wird er eher dazu gebracht werden durch solche Ausdrücke, dass er das tut, was von ihm verlangt worden ist. Und die Verwandtschaftsbande, die sollen wir auch fürchten, die sollen wir auch fürchten im Sinne von, dass wir das tun, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat, ihr bezüglich. Und wir alle kennen den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der ist bei Bukhari, bei Tirmidhi, bei Abu Dawud. Er sagte, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. Das bedeutet, jemand, der die Verwandtschaftsbande pflegt, ja, der darauf achtet, dass er gute Beziehung hat mit seinen Verwandten, ist nicht derjenige, der seinen Verwandten etwas gibt, wenn sie ihm auch etwas geben. Das heißt, er hält gerade den Kontakt aufrecht, weil sie auch mit ihm den Kontakt aufrecht halten. Und so beruht das dann auf Gegenseitigkeit. Sondern, er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, der Al-Wasil, derjenige, der die Verwandtschaftsbande pflegt oder verbindet, die Verwandtschaftsbande verbindet, ist derjenige, dessen Verwandtschaftsbande, wenn sie gebrochen ist oder der Kontakt abgebrochen ist, dann verbindet er sie wieder. Dann stellt er diese Verwandtschaftsbande wieder her. Ja. Gewiss, Allah ist Wächter über euch und dieser Vers ist, wie ich gesagt habe, gerichtet an alle Menschen allesamt. Und dieser Vers hat uns Allah subhanahu wa ta'ala, als wollte er uns daran erinnern, dass wir in Wirklichkeit von einem einzigen Wesen abstammen und deswegen also keine Überheblichkeit in uns verspüren sollten. Ja? Dass wir in Wirklichkeit abstammen von einer Samenzelle, von einer Eizelle und das war's. Mehr sind wir nicht. Ja? Und dieser Mensch Adam, a.s., er ist auch nur erschaffen, oder diese Frau ist dann erschaffen aus dem Mann, und dieser Mann ist wiederum nur erschaffen aus Erde. Ja? Also, und die Verwandtschaftsbande, die zwischen uns besteht, ist ja sowohl in Bezug auf Muslime, auch in Bezug auf Kuffar. Ja? Das heißt, man hält seine Verwandtschaftsbande aufrecht in Bezug auf Muslime, als auch in Bezug auf Kuffar. Und dafür gibt es einen klaren Hadith bei Sahih al-Bukhari. Und zwar dass die im Hadith von Asma, ja, weil die Asma radiallahu anha, ihre Mutter ist ja nicht dieselbe Mutter wie Aisha. Aisha um Rumman, sie ist ja in den Islam eingetreten, aber die Mutter von Asma nicht. Und als dann ihre Verwandter dann zu ihr kam und sie besuchen wollte und war eine ungläubige Person, dann hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, soll ich den Kontakt mit dieser Person aufrecht erhalten oder nicht? Und dann sagte er, und sie, es war eine Mushrika, ja, oder ein Mushrik. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jawohl. Also die Verwandtschaftsbande wird also auch aufrecht gehalten, auch mit den Kuffar. Und deswegen ist es angebracht, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers gesagt hat, oh ihr Menschen. Ja? Und das sagen wir nicht kritisierend, sondern sagen wir bestätigend. Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Das war allgemein, dass wir angehalten worden sind, unsere Verwandtschaftsbande zu pflegen. Und jetzt beginnt Allah subhanahu wa ta'ala mit detaillierten Beschreibungen darüber, wie wir die Verwandtschaftsbande aufrechterhalten können oder müssen. Dazu gehört es, wie wir mit den weisen Kindern umgehen, die meistens ja dann mit uns verwandt sind, weil im Regelfall ist es doch so, dass ein Waisenkind aufgenommen wird von Familienmitgliedern und geht auch über die Erbgesetze und so weiter und so fort. Und damit beginnt Allah subhanahu wa ta'ala erst in Bezug auf die Waisenkinder. Ja. Das auch ein Teil der guten Behandlung ist und ein Teil der guten Aufrechterhaltung in Bezug auf die Verwandtschaftsbande. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und gebt den Waisen ihren Besitz und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus und zerrt nicht ihren Besitz zu ihrem Besitz hinzu. Ein Waisenkind, wissen wir, ist ein Kind, sei es ein Junge oder ein Mädchen, das noch vor dem islamischen Reifealter seinen Vater verloren hat. Und diesem Kind, wenn es alt genug geworden ist, geben wir ihm unter Voraussetzungen seinen Besitz. Was heißt das, sein Besitz? Wir wissen doch, dass ein Waisenkind, wenn es seinen Vater verloren hat, dann erbt es ja etwas. Ja? Oder die Mutter verloren hat, dann erbt es etwas. Und diesen Besitz, dieser Besitz wird ja dem Kind nicht ausgehändigt, solange es noch klein ist. Weil das Kind ja überhaupt nicht weiß, was es mit diesem Besitz tun soll. Oder überhaupt nicht mit ihm tun kann. Und deswegen ist der Wali dieses Waisenkindes, das heißt derjenige Verantwortliche, männliche Verantwortliche, der für dieses Kind, der sich um dieses Kind kümmert, er hat diesen Besitz. Und er ist dafür verantwortlich, dass das Kind dann diesen Besitz dann bekommt, wenn es alt genug geworden ist, unter bestimmten Voraussetzungen, die wir gleich sehen werden, inshallah. Und tauscht nicht Schlechtes mit Gutem aus. Was passiert, ist, dass es ist das, was das Kind besitzt an Eigentum, kann von verschiedener Art sein. Ja? Es kann sein, dass das Kind zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, was nicht so häufig vorkommt, aber mit Sicherheit immer noch heute vorkommt. Zum Beispiel, wenn ein Kind eine Herde von Schafen als Erbe bekommt, ja, also erbt. Diese Schafe, wenn wir warten würden, bis das Kind 15 Jahre alt ist, die Schafe sind schon gestorben. Okay? Dann haben wir nichts mehr von den Schafen, weil ich weiß nicht, wer noch ein Schaf kauft, das 15 Jahre alt ist, falls es überhaupt zu alt wird, Allah a'lam. Die Schafe werden geschlachtet schon ab 6 Monaten. Ja. Auf jeden Fall, dieses Kind, der Besitz, was macht dann, was wird dann mit dem Besitz gemacht? Es kann sein, dass der Wali dieses Kindes diese Schafe nimmt und sie hütet und sie vielleicht sich vermehren. Ja, und dann am Ende, wenn das Kind alt geworden ist, bekommt es dann den Besitz zurück. Ja. Also die Schafe plus die zusätzlich natürlich auch. Und in diesem Fall bekommt etwa das Kind genau die gleichen Tiere, die es damals geerbt bekommen hat? Nein, natürlich nicht, weil die Schafe schon längst sich ein paar Mal ausgetauscht haben. Und deswegen sollen wir aber auf keinen Fall dem Kind dann schlechte Schafe geben. Ja, das ist ein Beispiel für Schafe. Und das gleiche Beispiel gilt für alle anderen Besitztümer, die ein Kind erben könnte. Haus oder Häuser oder Autos oder Grundstücke, was auch immer, ja, was auch immer das Kind erben könnte. Das heißt, man darf nicht ihm etwas Schlechtes geben statt dem Guten, was er eigentlich hätte bekommen müssen. Und zerrt nicht ihren Besitz zu eurem Besitz hinzu. Ja, indem man, den Besitz des Weisen nimmt, zum Beispiel, sei es zum Beispiel Geld, und zu seinem Besitz hinzutut, das Geld zu seinem Geld hinzutut, und dann davon essen und trinken kauft und so weiter und so fort, mit der Absicht, dem Kind zu schädigen, oder indem man dem Kind schädigt, indem man sein Teil aufbraucht. Dabei vergessen wir aber nicht, was wir damals in Surat al-Baqarah gelesen haben und gelernt haben. Wenn wir die Seite 35 aus Surat al-Baqarah aufschlagen, der 220. Vers von Surat al-Baqarah, vielleicht erinnern wir uns noch, inshallah, dort haben wir im 220. Vers von Surat al-Baqarah heißt es, und sie fragen dich nach den Weisen, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, sag, ihre Lage zu verbessern ist besser, und wenn ihr euch mit ihnen zusammentut, so sind sie eure Brüder. Und wenn ihr euch mit ihnen zusammentut, so sind sie eure Brüder. Und da haben wir gelernt, dass Allah subhanahu wa ta'ala es den Muslimen erlaubt hat, dass die Verantwortlichen für die Waisen zusammen mit den Waisenkindern aus einem Topf essen und aus einem das Geld zusammenlegen, ja, und ähnlich, und aus einem Glas oder nicht ein Glas, einer Flasche gemeinsam trinken und so weiter und so fort. Denn es war für sie höchst anstrengend, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihnen verboten hatte, vom Geld der Waisen etwas zu verzehren. So haben sie dann, was haben sie damals gemacht, haben wir gesagt, sie haben dann das Geld der Waisen separat gelassen, ihr Geld separat gelassen, und haben dann zweimal praktisch gekocht, wenn es zu essen gab. Einmal für das Waisenkind, und für das Waisenkind haben sie dann extra kaufen müssen, Salz, Pfeffer, weiß nicht was, damals benutzt haben. Und dann mussten sie für das andere Kind, für die anderen Kinder, nochmal separat kochen. Ja, also das heißt, das war ein erheblicher Aufwand, und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen erlaubt, dass sie das eine mit dem anderen zusammentun, ohne dass sie irgendeine Bedrängnis fühlen müssten in ihren Herzen. Und das ist eine gewaltige Barmherzigkeit von Allah. Das bedeutet praktisch, du nach bestem Willen legst du das zusammen, und du kannst ja, du weißt ja, wenn es Geld ist, ist es einfach. Du weißt ja ungefähr, was wie viel Geld das gewesen ist, was das Kind geerbt hat, oder wie viel Geld du dazu getan hast. Aber es ist wirklich eine erhebliche Anstrengung, wenn man jetzt messen müsste, wie viel Euro gebe ich für das Waisenkind aus, und wie viel Prozent vom Essen darf es dann essen, wie viel Stück Kuchen darf es von dem Essen bekommen. Das wäre eine erhebliche Sache. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala einem einen Spielraum gelassen, solange dies mit guter Absicht geschieht. Und deswegen, darauf wollte ich noch hinweisen, dass wir diesen Vers nicht außer Acht lassen, wenn wir uns mit diesem Vers hier in Surat An-Nisa beschäftigen. Wallahu ta'ala a'lam. Ja. Also das heißt, wenn man den Besitz der Waisen zusammenfügt mit dem eigenen, und es einem egal ist, ob das Kind dann, man das Kind dadurch gerecht behandelt oder nicht, und ob man, und man vielleicht sogar das Kind ungerecht behandelt, ja, weil man von seinem Besitz das wegnimmt, dann vergesst nicht, ein Waisenkind kann viel reicher sein als man selbst. Dann natürlich trifft einen auf den Menschen dieser Vers zu, und möge Allah uns davor bewahren. Das ist gewiss ein schweres Vergehen, so hat Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. Und wenn es ein schweres Vergehen ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala auch dementsprechend vergelten. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Waisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut erscheint. 2, 3 oder 4. Wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu sein, dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt. Das ist eher geeignet, dass ihr nicht gerecht seid. Ja. In diesem Vers geht es, liebe Geschwister, um die Vormünder der Waisenmädchen. Die Vormünder, das heißt die Awliya der Waisenmädchen. Und diejenigen Awliya, die ihre Waisenmädchen heiraten wollen, weil sie an ihnen interessiert sind. Ja. Und über diesen Vers sagte uns Aisha radiallahu anha wa ardaha, Sie wurde also über diesen Vers gefragt und sie hat gesagt, es ging darum, dass jemand oder wenn jemand ein hübsches Waisenmädchen hat und das reich ist und er dann Interesse hat, dieses Kind zu heiraten. Und dann gibt er diesem Kind das, was jeder andere dem Kind auch einfach geben würde. Und lässt außer Acht, dass es eben ein Waisenkind ist, oder lässt außer Acht, dass es ein besonders hübsches Mädchen ist, und lässt außer Acht, dass es mit ihm vielleicht verwandt ist. Also natürlich verwandt in eine Verwandtschaft, die einem erlaubt, dass man sie heiratet. Und dieser Vers ist diesbezüglich herabgesandt, dass man dann nicht, wenn man Angst hat, ungerecht zu sein, oder wenn man Angst hat, nicht gerecht zu sein, dass man eben von diesen Kindern absehen soll und stattdessen andere Frauen heiraten soll, ja, die eben nicht unter der eigenen Obhut sind. Denn wie wir wissen, ein Kind, das man selbst erzieht, ja, oder ein Kind, das unter einem aufwächst, das ist dann ein anderes Verhältnis hat man mit diesem Mädchen oder dieser Frau dann, wenn sie erwachsen wird, als mit einer fremden Frau, ja. Und deswegen wird dieses Kind vielleicht oder dieses Mädchen dann eher akzeptieren, wenn man ihr weniger Mahar gibt oder ähnliches. Und dadurch würde sie ungerecht behandelt werden. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wenn man also das befürchtet, dann soll man lieber andere Frauen heiraten. 2, 3 oder 4, ja, kann man dann heiraten. Und der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wurde dann nach diesem Vers auch weiter gefragt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala den folgenden Vers offenbart, in der gleichen Sura, Vers 127, auf der Seite 98, können wir lesen, Allah sagte auf der Seite, auch Vers 127, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, sie fragen dich um Belehrung über die Frauen, sag, Allah belehrt euch über sie und weiter lehrt, was euch im Buch verlesen wird, über die weiblichen Wesen, denen ihr nicht gebt, was ihnen vorgeschrieben ist, und die ihr zu heiraten begehrt, und die Schwachen unter den Kindern, und dass ihr gegenüber den Weisen Gerechtigkeit tat. Okay? Dieser Teil, sagt uns Aisha radiallahu anha, der erste Teil, also sie fragen dich nach Belehrung über die Frauen, sag Allah belehrt euch über sie und weiter lehrt, was euch im Buch verlesen wird. Was euch im Buch verlesen wird, ist genau der Vers, den wir hier gerade eben in Surat An-Nisa gelesen haben. Was im Buch euch verlesen wird, ist genau der Vers, der im dritten Vers von Surat An-Nisa geschrieben steht. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut erscheint. Also dem eigenen Waisenkind, dann kann es sein, dass man es dann ihm weniger gibt, als ihm zusteht. Oder wenn jemand anhalten würde für dieses Kind, das ein sehr hübsches Mädchen ist zum Beispiel, und reich ist, wenn man dafür anhalten würde, würde man für das Kind so und so viel Mahar verlangen, aber wenn man es selbst heiratet, dann würde man dafür viel weniger hergeben. Und wenn man dieser Versuchung ausgesetzt ist, dann muss man davon absehen und darf dieses Mädchen dann nicht heiraten. Na, diese Überlieferung, die ich erwähnt habe, von Aisha, radiallahu anha, ist bei Bukhari und bei Muslim. Ja, und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht zu sein, hinsichtlich der Weisen, oder, ja, dann heiratet, was euch an Frauen gut erscheint. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass man als gläubiger Mensch eine gute Frau aussuchen muss. Und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam empfohlen hat, soll man darauf achten, dass die Frau eine religiöse Frau ist, also eine gläubige Frau ist. Und gläubig im Sinne des Koran und der Sunna. Ja. 2, 3 oder 4, manche Gelehrte, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen, haben gesagt, dass dieser Vers ein Beweis dafür ist, dass man nur maximal 4 Frauen gleichzeitig als Ehefrauen haben darf. Und sie haben das damit begründet, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns hier eine Erlaubnis gibt. Ja? Er gibt uns hier eine Erlaubnis. Er sagt uns, wenn ihr befürchtet, nicht gerecht zu sein gegenüber die Weisen, dann erlaube ich euch, dass ihr 2, 3 oder 4 Frauen heiratet. Und das ist aus seiner Huld heraus. Und wenn er aus seiner Huld heraus, aus seiner Fadl heraus, ja, diese Zahl erwähnt, dann können wir nicht sagen, dann meint er vielleicht auch noch mehr als vier. Ja, das ist eine Begründung gewesen. Wie dem auch sei, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ist klar und deutlich. Und wir lesen im Hadith über Ibn Umar radiallahu anhuma, er sagte, Aslama Ghailan ibn Salama. Er sagte, eine Person, die heißt Ghailan ibn Salama, ist in den Islam eingetreten. Wa tahtahu ashru niswa. Und er hatte 10 Frauen. Ja? Und in manchen Überlieferungen, er hatte 8 Frauen. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. Nimm von ihnen 4. Und in einer Überlieferung heißt es, اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. Such dir von ihnen 4 aus und trenne dich von den anderen. Und der Hadith ist sahih bei Ibn Majah und bei Abu Dawud und Ibn Kathir war der Ansicht, dass der Hadith Hassan ist. Und so hat die Sunna also uns klar gemacht, dass tatsächlich Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Zahl 4 als Maximum meinte und nicht mehr. Und wie wir klar und deutlich gesagt bekommen haben in Surat Al-Ahzab, gilt dies für alle Menschen, ja, für alle Menschen, aber nicht für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihm war mehr als diese Zahl erlaubt und deswegen war er auch gleichzeitig mit mehr als 4 Frauen verheiratet. Aber diese Sache gilt nur für ihn, wie Allah subhanahu wa ta'ala das klar und deutlich im Koran gesagt hat. Und natürlich, wir wissen, dass zu den gewaltigen Weisheiten gehört, dieses Gesetzes gehört, dass ein Mann, dessen Shahwa größer ist, als dass ihm nur eine Frau genügt, dass er dann die Möglichkeit hat, mehr als eine Frau zu heiraten. Dadurch wird er Zina vermieden, dadurch wird sein Blick gesenkt. Dadurch hilft er vielleicht anderen Frauen, wie im Falle des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Oder wenn man sich in eine andere Frau verliebt hat, dann hat man auch die Möglichkeit, dem verbotenen Weg aus dem Weg zu gehen. Oder eine Sache, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch vor Augen hatte, und zwar, dass die Muslime sich vermehren, ja? Dass die Muslime viel werden, denn eine Frau kann nur knapp mehr als ein Kind pro Jahr auf die Welt bringen, mehr kann sie nicht, aber ein Mann kann viel mehr Kinder zeugen als nur 1 pro Jahr oder ein Drittel pro Jahr oder ähnliches. Na, wenn ihr aber befürchtet, nicht gerecht zu handeln, dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt. Das heißt, wenn man befürchtet, dass man nicht gegenüber 2 Frauen gleichzeitig gerecht sein kann oder 3 oder 4, dann muss man sich auf eine beschränken. Oder was die rechte Hand besitzt, das werden wir gleich erläutern. Und was bedeutet Gerechtigkeit in Bezug auf die Frauen? Natürlich bedeutet Gerechtigkeit in Bezug auf die Frauen das, worüber man selbst verfügen kann. Das heißt, man kann verfügen über die Zeit, die man den Frauen verteilt. Ja? Das heißt, man kann, wenn man mit 2 Frauen verheiratet ist, ausmachen, dass man einen Tag bei der ersten ist, am nächsten Tag bei der anderen ist. Diese Zeit kann man gerecht einteilen. Und was man auch gerecht einteilen kann, ist die Unterkunft und der Unterhalt, weil das materielle Sachen sind, ja, die kann man. Aber von dem Menschen ist überhaupt nicht verlangt, dass er zum Beispiel die eine Frau genauso liebt wie die andere, ja, oder mag, oder wie man es auch immer ausdrücken möchte. Das geht gar nicht und kann auch nicht verlangt sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von einem nicht, also mehr als er zu leisten vermag, das wissen wir. Dann nur eine oder was eure rechte Hand besitzt. Oder was eure rechte Hand besitzt. Eine Ansicht ist, dass gemeint ist, dann heiratet das, was eure rechte Hand besitzt. Aber richtiger ist, wallahu ta'ala a'lam, so habe ich gefunden, dass die Mehrheit der Mufassirin, wallahu a'lam, das gesagt haben, dass gemeint ist, dann, also das ist bei den Sklavinnen, das ist gemeint mit, was eure rechte Hand besitzt. Das ist nicht Al-Ima', Al-Amah ist die Sklavin, der Plural von Amah ist Al-Ima'. Und dass es darum geht, dass man nicht sie heiratet, sondern dass der Mann geschlechtlich verkehren darf mit der Sklavin, mit der Amah. Und das heißt, weil es auch offensichtlich darum geht, dass man also dem Verbotenen aus dem Weg geht. Ja. Und das ist auch ein Hinweis darauf, also wenn man befürchtet, ungerecht zu sein gegenüber einer Frau, wenn man mehr als eine Frau hat. weil man ja gerecht sein muss. In Bezug auf Al-Ima' gilt das eben nicht. Wenn man mehrere Sklavinnen besitzt oder nur eine und eine Ehefrau oder ähnliches, dann muss man nicht gerecht sein in Bezug auf die Zeiteinteilung. Überhaupt nicht. Und auch nicht in Bezug auf den Unterhalt, weil die Sklavin besitzt man und man muss nicht mit ihr bestimmte Zeit verbringen. Man muss überhaupt nicht Zeit mit ihr verbringen, also geschlechtlich. Ja. Mit der Ehefrau ist es anders. Und deswegen ist es also ein Hinweis darauf, dass es für die Sklavin eben nicht diese Zeiteinteilung gibt, die im Fiqh ausführlich erwähnt wird. Also die Frauen haben nicht ein Recht auf diesen Qasam. Das ist eher geeignet, dass ihr nicht ungerecht seid. Ja. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk oder auch Bedeutung des Wortes Nihlah, also Pflicht. Ja. Gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Und die Morgengabe ist Al-Mahr und das ist das Geschenk, was man der Ehefrau geben muss bei der Heirat oder nach der Heirat, je nachdem, wie man es sich ausgemacht hat. Es ist keine Voraussetzung für die Gültigkeit der Ehe, aber es ist eine Pflicht, die man zu leisten hat. Ja. Und gebt den Frauen ihre Morgengabe als Geschenk. Wenn sie für euch aber freiwillig auf etwas verzichten, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich. Dieser Vers ist glasklar. Wenn also eine Frau aus ungezwungen von sich heraus auf etwas verzichtet von dem, was ihr Mann ihr versprochen hat. Der Mann hat ihr versprochen, dass sie zum Beispiel 10.000 Euro zu bekommen hat. Und dann sagt sie von sich aus irgendwann mal, ich verzichte auf 5.000 davon. Dann darf man die anderen 5.000 selbstverständlich behalten und muss der Frau nur noch die restlichen 5.000 Euro geben. Und von sich aus heraus ungezwungen, das heißt nicht, dass man sie dazu gebracht hat, dass man ihr gesagt hat, bitte verzichte auf deinen Teil und so weiter und so fort. Nein, das wäre gegen die Abmachung, die vorher bestand. Ja. Und wenn die Frau von sich aus auf etwas verzichtet, dann verzehrt es als wohlbekömmlich und zuträglich. Das heißt, wohlbekömmlich also im Sinne von wohlschmeckend. Das heißt, mit gutem Gewissen kann man das verzehren, egal wie man es verzehrt, im Sinne von Essen tatsächlich oder im Sinne von anderen Dingen. Und zuträglich, das heißt ohne schlechte Folgen. Ohne schlechte Folgen. Das heißt, ohne dass man dafür zur Rechenschaft gezogen wird dafür. Und gebt nicht den Toren euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat, sondern versorgt sie davon und kleidet sie und sagt zu ihnen geziemende Worte. Gebt nicht den Toren euren Besitz. As-Sufaha, der Plural von Safih. Was ist mit Safih gemeint? Safih ist ein Tor, ist jemand, der nicht mit Geld umgehen kann. Oder jemand, der verschwenderisch ist. Jemand, der nicht weiß, zum Beispiel, wie er sein Geld anzulegen hat und zu investieren hat. Der das also verprassen würde, auf Deutsch würde man sagen. Ja? Oder der würde es verlieren. Oder irgendwie, er wüsste nicht, was er mit dem Geld richtig macht und nach einer Zeit wäre das Geld dann weg. Und genauso ist das Waisenkind gemeint. Deswegen ist es ja noch ein Waisenkind, weil es ja noch klein ist. Also wenn jemand schon das geschlechtsreife Alter erreicht hat, dann ist er kein Waisenkind mehr. Ja? Und eventuell auch Frauen, weil sie zum Beispiel verschwenderisch sind oder mit Geld nicht umgehen können. Und diese Thematik, also hat auch im Fiqh ein extra Kapitel ist ihm gewidmet, und zwar nennt das Al-Hajr. Al-Hajr bedeutet also diesen Fall, dass man einer Person, der Besitz zusteht, die Besitz hat, dass dem Besitz nicht enteignet, weil das darf man nicht, man kann nicht das Geld jemandem wegnehmen, aber man verbietet ihm mit dem Besitz das zu tun, was er will, sondern man nimmt den Besitz von ihm weg und gibt ihm dann entsprechend dem, was er braucht. Ja? Das gibt es im Islam, Alhamdulillah. Und deswegen jemand, der verschwenderisch umgeht, ja, mit seinem Geld, da hat im islamischen Staat dann der Richter, wenn man diese Angelegenheit zu ihm bringt, die Möglichkeit zu Al-Hajr, und dann wird von diesem Verschwender sein Geld eingefroren, sagen wir mal. Ja? Und wenn wir dieses Gesetz umsetzen würden, Alhamdulillah, dann gäbe es in unseren Ländern keine Verschwender mehr. Ja? Und genauso das Gleiche gilt in Bezug auf, darüber geht es jetzt im ersten Fall in diesen Versen, in Bezug auf die Waisenkinder. Ein Waisenkind weiß noch nicht richtig, mit seinem Geld umzugehen Und deswegen geben wir ihm nicht seinen Besitz her, sondern der Wali dieses Waisenkindes behält es für sich. Und sobald das Kind alt genug geworden ist, unter den Voraussetzungen, die Allah im sechsten Vers erwähnt hat, dann werden wir ihm das Kind, das Geld aushändigen. Und gebt nicht den Toren euren Besitz, den Allah euch zum Unterhalt bestimmt hat, sondern versorgt sie davon und kleidet sie und sagt zu ihnen geziemende Worte. Also von dem Geld, was wir haben, geben wir ihnen das, was sie brauchen, oder kaufen wir ihnen das, was sie brauchen. Genauso dem Verschwender geben wir ihm das, was er davon braucht, und den Rest behält dann der Wali, aber nicht für sich, und dann, wie gesagt, damit der andere es nicht falsch investiert. Und manche Gelehrte haben gesagt, sondern sorgt sie davon, farzuquhum fiha, bedeutet, dass man das Geld dieses Waisenkindes nicht einfach nur beiseite legt und dann nach und nach zahlt man davon Zakat und es wird weniger oder ähnliches, oder man gibt ihm etwas ab davon und wird auch immer weniger, sondern man soll das Geld arbeiten lassen, wenn möglich, und es investieren auf beste Art und Weise, sodass das Kind, natürlich mit dem Risiko, dass es weniger wird, aber dass das Kind im Normalfall, inshallah, dann mehr davon hat eines Tages. Und kleidet sie und sagt zu ihnen geziemende Worte. Und prüft die Waisen, bis sie das Heiratsalter erreicht haben. Das heißt, bevor wir den Besitz aushändigen an das Waisenkind, wird es erst einmal geprüft. Wonach wird es geprüft? Es wird geprüft, ob es mit dem Besitz richtig umgehen kann. Und die Gelehrten erwähnen Beispiele dafür. Zum Beispiel gibt man dem Waisenkind Geld und schaut, ob er mit diesem Geld etwas kaufen gehen kann, ohne sich irgendwie auf den Arm nehmen zu lassen. Ja? Und oder versucht zu gucken, ob er mit wenig Geld etwas handeln kann oder ähnliches. Ja? Wenn er in Stand ist, so das zu tun, ohne aufs Ohr gehauen zu werden, ja, dann ist er da fähig, mit seinem Geld umzugehen. Und dann kann man ihm sein Geld aushändigen, vorher nicht. Und das natürlich erst, wenn sie das Heiratsalter erreicht haben, das heißt, wenn sie Baligh sind, wenn sie, ja, also Heiratsalter wissen, Al-Bulugh ist, übrigens im Arabischen steht, also Heiratsalter, das heißt, wenn sie geschlechtlich, also reif sind. Ja. Und prüft die Waisen, bis sie das Heiratsalter erreicht haben. Und wenn ihr dann an ihnen Besonnenheit feststellt, das ist mit Besonnenheit, ist jetzt mehr als nur das Heiratsalter. Ja. Ar-Rushd ist noch mehr als das Heiratsalter. Heiratsalter, wie gesagt, sind die Anzeichen auf geschlechtliche Reife. Aber Besonnenheit ist, dass er tatsächlich mit dem, was er hat, umgehen kann, richtig. So händigt ihnen ihren Besitz dann aus und verzehrt ihn nicht maßlos und ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend. Ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend bedeutet, dass man ihr Geld, also was man in seinem, ich habe Waisengeld, Geld von einem Waisenkind, und noch bevor es alt geworden ist, gebe ich es schnell aus, damit es weg ist. Ja? Die Sache ist, Allah subhanahu wa ta'ala sieht einen und weiß darüber am besten Bescheid, mit welcher Absicht man was nimmt und weggibt. Nun ist es so, dass manchmal eine Person, die für eine andere Person, für ein Waisenkind verantwortlich ist, selbst reich ist, und manchmal ist die Person selbst arm und soll sich kümmern um ein Waisenkind. Das heißt, er kann sich eigentlich selbst nicht helfen, soll aber anderen helfen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte deshalb, wer reich ist, der soll sich enthalten. Und wer arm ist, der soll in rechtlicher Weise davon zehren. Wer also reich ist, soll sich enthalten von dem Geld des Waisenkindes. Und wer arm ist, der soll in rechtlicher Weise davon zehren. Das heißt, er darf vom Geld des Waisen etwas nehmen, was er mindestens braucht. Was er braucht davon, darf er davon nehmen. Und manche Gelehrte sagen, er muss es dann irgendwann zurückgeben. Das heißt, er nimmt es praktisch als Leihe und gibt dann das Gleiche zurück. Und hierüber, dafür, dass man das Geld, dass man vom Besitz des Waisen dann etwas nehmen darf, in der Notwendigkeit, gibt es einen Hadith von Aisha, radiallahu anha, sagte sie, unzilat fi walil yatim, alladhi yaqumu alayhi wa yuslihu fi malihi in kana faqiran akala minhu bil ma'ruf. Also sie sagte, dieser Vers ist herabgesandt worden in Bezug auf den Verantwortlichen des Waisen, der sich um ihn kümmert und auf sein Geld achtet. Ja? Wenn er arm ist, darf er davon auf rechtliche Weise verzehren. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Ja. Und ebenso gibt es einen Hadith von Amr ibn Shu'aib, den er über seinen Vater und dieser wiederum über seinen Großvater überliefert, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. Ich bin arm, ich habe nichts und ich habe ein Waisenkind. فقال كل من مال يتيمك كل من مال يتيمتك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. Sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nimm vom oder verzehre vom Geld deines Waisenkindes, deines Waisenmädchens offensichtlich, ohne dabei verschwenderisch zu sein und ohne dabei es zu verzehren, ihrem Erwachsenwerden zuvorkommend, wie wir vorhin gesagt haben, und drittens, ohne dabei seine ursprüngliche Quelle seines Geldes wegzunehmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn er zum Beispiel das Waisenkind ein Haus hat, ja, dann darf man von, und dieses Haus wird vermietet, dann darf man von dem, von den Einnahmen aus der Miete darf man davon verzehren in rechtlicher Weise, aber man darf nicht das Haus verkaufen und dann davon verzehren, weil dann wird eines Tages gar nichts mehr davon übrig bleiben. Ja. Also dieser Asl-Mal, der ursprüngliche Teil des Geldes, derjenige, für den es bestimmt in der Wirtschaft ein Fachgericht gibt, der mir gerade nicht einfällt, den darf man nicht verzehren. Der Hadith ist sahih bei Abu Dawud, al-Nasa'i und bei Ibn Majah. Und wenn ihr ihnen dann, oder zum Beispiel, wenn ein Waisenkind Geld hat und man möchte mit diesem Geld arbeiten und angenommen, die Arbeit, die man verrichten möchte mit diesem Kind, ist irgendein Handel. Und man möchte selbst diesen Handel übernehmen. Dann darf man sich quasi selbst anstellen und von diesem Geld so viel nehmen, wie ein Angestellter seines Grades nehmen darf. Wie jeder andere nehmen würde, wenn er diese Arbeit verrichten würde. Und dann würde er mit diesem Geld arbeiten und Teil dieses Geldes verzehren, aber er arbeitet damit, insofern ist das erlaubt, weil er quasi wie ein Angestellter dafür ist. Na, der soll in rechtlicher Weise davon zehren. Und wenn ihr ihnen dann ihren Besitz aushändigt, so nehmt Zeugen vor ihnen, doch Allah genügt als Abrechner. Ja? Also wir nehmen Zeugen, damit die Menschen wissen, dass wir auch ihnen das gegeben haben. Und das Zeugen nehmen findet sich im Islam oft, damit man Streitigkeiten vermeidet und damit jeder Mensch sein Recht bekommt und damit auch der Person selbst, die dem anderen sein Geld aushändigt, nicht eines Tages vorgeworfen wird, du hast das Geld für dich selbst behalten oder ähnliches. Ja. Und Allah ist genügt als Abrechner. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir besonders in Angelegenheiten, wo es um Rechte geht, immer den Leuten ihre Rechte geben. Und lieber geben wir ihnen ein bisschen mehr, als ihnen zusteht, als dass man von uns verlangt, Yawm al-Qiyamah, etwas von uns zu bekommen. Denn am Tag der Auferstehung, wir Geschwister, wissen wir, gibt es kein Geld und gibt es kein Besitztümer mehr. Es gibt nur noch die guten Taten und die schlechten Taten, die Sachen, die einem am liebsten sind, von denen man überhaupt nichts hergeben möchte. والله تعالى أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا